B5 aktuell präsentiert. Den Europa-Report. Jeden Sonntag um 14.35 Uhr. B5 aktuell. Das Radio für die Infogesellschaft. Mit Henrik Jarczyk und folgenden Themen. Krisenmanagement, der letzte EU-Gipfel des Jahres. Scherbenhaufen, Lettland auf Sparkurs. Kriegsrecht, Erklärungsversuche des ehemaligen Generals Jaruzelski, sowie schließlich Aufbruchstimmung, die aktiven Bürger Athens. Am Ende haben sie sich doch alle wieder ganz lieb in der EU. Ganz so, als ob nun wirklich kein Staats- und Regierungschef dem anderen das Weihnachtsfest vergeigen möchte. 2 Tage lang debattierten sie auf dem letzten Gipfel des Jahres und versuchten dementsprechend einen Schlussstrich unter das Euro-Krisenjahr zu ziehen. Von dem Treffen, so hieß es versöhnlich, sollte ein klares und entschlossenes Signal für Europa und damit auch den Euro ausgehen. Klingt gut. Ob das gelungen ist, bleibt indes fraglich. Christoph Brössel kommentiert. Können 2 Sätze den Euro retten? Wahrscheinlich nicht. Die Staats- und Regierungschefs einigten sich auf eine kleine Änderung im Vertrag von Lissabon. Damit steht einem Rettungsmechanismus für die Zeit nach 2013 nichts mehr im Wege. Doch die Gefahr, dass sich die Euro-Krise ausweitet, ist so noch lange nicht gebannt. Bundeskanzlerin Merkel hat alle weiteren Vorschläge vom Tisch gewischt. Euro-Bonds, unrealistisch, kosten zu viel. Konkrete Zusagen für weitere Milliarden für den Rettungsschirm, der bis 2013 gilt, unnötig. Das Resultat: ein bescheidenes Signal an die Spekulanten an den Finanzmärkten. Die Situation ist natürlich nicht einfach. Die europäischen Staatenlenker merken in der Krise, dass es eigentlich nur einen Weg gibt: mehr Europa. Doch das können sie derzeit zu Hause kaum verkaufen. Also zögern sie. Bundeskanzlerin Merkel hat in Brüssel deutlich gemacht, dass sie eine stärkere Koordinierung der Wirtschaftspolitik in den kommenden Monaten vorantreiben will. Eine richtige Entscheidung, der hoffentlich viele Länder folgen werden. Doch schon jetzt wird deutlich, dass dieser Prozess zu mehr Gemeinsamkeit zu lange dauern wird. Niemand will seine Privilegien aufgeben. Irland besteht auf den niedrigen Körperschaftssteuersätzen, die Krise mit begünstigt haben. Deutschland will seine Lohnstückkosten möglichst niedrig halten und wehrt sich gegen den Vorwurf, dadurch starke Ungleichgewichte in den Handelsbilanzen zu erzeugen. Immerhin, eines haben die Länder gemeinsam: sparen müssen sie alle. Und auch dafür müssen sie mehr Kompetenzen nach Europa abgeben, was die Regierungen der Mitgliedsländer scheuen. Die starrköpfige Haltung der Bundesregierung sorgt auch noch für Spannungen mit den europäischen Nachbarn. Luxemburgs Premier und Eurogruppenchef Jean-Claude Juncker musste nach dem Treffen eingestehen, das Thema Eurobonds werde lange nicht mehr auf den Tisch kommen. Deutschland sagt nein, das ist derzeit der bestimmende Faktor in der Europapolitik. Hinter dem Nein steht die Angst, dass Deutschland wieder mehr zahlen muss. Doch diese Befürchtung ist nur zum Teil gerechtfertigt. Erstens, eine Bürgschaft kostet die Bundesregierung erst einmal nichts. Die Eurobonds können Deutschland belasten. Aber hier gilt: was würde denn ein Zerbrechen der Währung kosten? Exportweltmeister Deutschland ist der erste Profiteur der gemeinsamen Währung. Geht der Euro unter, ist Europa tot. Und um genau dem entgegenzuwirken, hätten die Staats- und Regierungschefs mehr tun müssen. Eine Vertragsänderung alleine reicht nicht. Sie hätten Details zum Krisenmechanismus nach 2013 nennen müssen. Und zu guter Letzt, die Eurobonds sind ein richtiges Mittel. Dafür müssten die Staats- und Regierungschefs den Weg bereiten. Stattdessen findet sich im Abschlussdokument das Bekenntnis, dass alle EU-Staaten hinter dem Euro stehen. Eine sehr bescheidene Erklärung. So wie das Ergebnis des Gipfels. Über die derzeitige Lage in Griechenland oder Irland können die Menschen in Lettland nur müde lächeln. Ihr Land stand bereits 2008 am Abgrund. Die Finanzkrise hatte den kleinen baltischen Staat härter getroffen als jeden anderen Staat in der EU. Der Internationale Währungsfonds und die Europäische Union sprangen mit Krediten ein und forderten, ähnlich wie im Fall Griechenlands, radikale Sparmaßnahmen. Die Regierung ließ sich darauf ein. Den Lehrern etwa wurden 50% des Gehalts gekürzt, bei den Ärzten fiel 1/3 des Lohns weg. In vielen Krankenhäusern wird nur noch im Notfall operiert. Anna Küch über die besonders problematische Lage in dem nordlettischen Provinzort Valmiera. Wir haben heute einen besonderen Deutschunterricht. Unsere Schüler der 12. Klasse möchten Ihnen unser Gymnasium, unsere Stadt ein bisschen vorstellen. und sie haben eine Präsentation vorbereitet. Die sind ein bisschen aufgeregt, aber... Guten Morgen, herzlich willkommen in Valmier, im Staatsgymnasium Valmier. Montagmorgen im Deutschunterricht von Annette Lutterer. Stolz steht die resolute Lehrerin im Klassenzimmer des Staatsgymnasiums Valmier. Viele ihrer Schützlinge schaffen problemlos das sogenannte deutsche Diplom und können damit dann in Deutschland studieren. Davon träumt auch der 17-jährige Janis Krams, der mit den anderen Schülern am Beamer steht. Mein Bruder ist in diesem Jahr nach Wismar gegangen und er studiert da. Dann ist er mehr so ein Vorbild. In Lettland gibt es auch Menschen, die haben die Hochschule beendet und sind arbeitslos. Und darum ist es ein großes Thema, was für eine Profession man ausdenken kann. Das moderne Klassenzimmer täuscht. Leinwand, Computer und vieles mehr wurde mit Spenden finanziert. Der lettische Staat hat seit dem Ausbruch der Finanzkrise die Ausgaben für die Bildung drastisch reduziert. Für die Schüler sind im Schuljahr nur 69 Centimis vorgesehen. Das ist umgerechnet nicht mal ein Euro pro Kopf. Da bleibt kaum noch Spielraum für Ausflüge oder neues Lehrmaterial. Besonders hart hat es die Lehrer getroffen, erzählt Annette Lutterer. Die Gehälter wurden praktisch im vorigen Jahr, im ersten Semester, auf die Hälfte gestrichen, ja, reduziert, sehr reduziert. Dann ab Neujahr haben wir wieder ein bisschen mehr bekommen. Wir hoffen, dass das uns nicht mehr treffen wird. Umgerechnet 500 Euro pro Monat bekommt eine Lehrkraft am Staatsgymnasium Valmier. Das liegt unter dem Durchschnittseinkommen von etwa 700 Euro. Die Lebensmittelpreise sind hoch. Ein Liter Milch kostet rund 1 Euro. Auch für Butter und Brot zahlen die Letten mehr als die Deutschen. Kein Wunder, dass die Lehrer kaum über die Runden kommen. Viele arbeiten an mehreren Schulen. Manche versuchen sogar im Sommer nach Deutschland zu gelangen, wie die Politik- und Philosophielehrerin Silvia. Die 48-Jährige pflegt in den Ferien alte Leute in Rheinland-Pfalz. Wo, das möchte sie lieber nicht genau sagen. Also Haushalt, Essen vorbereiten, beim Anziehen, beim Spaziergang, wenn es noch geht, ja. Immer und immer. Dafür bekommt Silvia etwa 1.000 Euro pro Monat. Geld, das sie gut gebrauchen kann. Wütend auf die Regierung ist sie nicht und Proteste würden der Politik- und Philosophielehrerin nie in den Sinn kommen. Wir sind so geduldig und so stille Leute sind Letten, also ein bisschen sklavisches Mentalität. Auch die Ärzte haben noch nicht gegen die Sparmaßnahmen des Staates demonstriert. Dabei hätten sie allen Grund dazu. Die Einschnitte im lettischen Gesundheitswesen waren radikal. Im Krankenhaus von Valmier ist das überall zu sehen. Der große Bau aus Sowjetzeiten ist heruntergekommen. Draußen verrosten die Balkone, drinnen sind die Wände unverputzt. Kabel ragen heraus. Nur ein Teil des Hauses konnte mit Geldern der EU renoviert werden, erklärt die Klinikchefin in Gunaljepa. Betrübt weist sie auf die verwaisten Operationssäle hin. Das größte Problem ist eigentlich, dass wir seit Juli vergangenen Jahres nicht mehr planmäßig operieren können. Ja, früher konnte man 200 bis 300 Operationen pro Jahr machen. Jetzt sind es 80. Das heißt, nur noch im Notfall wird der Chirurg gerufen. Patienten, die beispielsweise eine künstliche Hüfte brauchen, müssen darauf teilweise 8 Jahre warten. Es kommen ohnehin immer weniger Menschen in das Krankenhaus. Viele können sich die Kosten nicht leisten. In Lettland verlangt der Staat, dass der Patient 20-30% der Behandlung selber bezahlt, erzählt der Notfallarzt Leonis Lobachevs. Die Leute kommen spät, manchmal auch zu spät zum Arzt. Sie haben kein Geld für diese 20-30%. Sie haben kein Geld für Medikamente und deshalb suchen sie keine Hilfe. Klinikchefin in Gunaljepa will trotzdem nicht allzu schwarz malen. Schließlich hat ihr Land in der Vergangenheit ganz andere Situationen gemeistert. Als wir in den 90er Jahren unsere Freiheit wiedergefunden haben, war das viel schwieriger als heute, weil es damals keinen europäischen Standard gab, keine europäischen Mittel. Das hatte auf die Behandlungen im Krankenhaus mehr Einfluss als die Krise heute. Dezember 1981 war in Polen ein besonders schlimmer Monat. Am 13. Dezember 1981 verhängte General Wojciech Jaruzelski in Polen das Kriegsrecht. Was dann folgte, war Staatsterror von übelster Sorte. Tausende Oppositionelle wurden interniert, monatelang drangsaliert, einige haben diese Qualen nicht überlebt. Jaruzelski fand das aber irgendwie in Ordnung, schließlich galt es, Schlimmeres zu verhindern, betont er bis heute. Angehörige der Opfer sehen das freilich anders, sie strengten gegen Jaruzelski einen Prozess an und der dauert nun schon ziemlich lange. Ende offen. Der Ex-General bleibt aber dabei, hätte er das Kriegsrecht damals nicht ausgerufen, dann wären die Russen einmarschiert. Jenen, die während des Kriegsrechts ihr Leben verloren haben, dürfte indes ziemlich egal sein, wer sie getötet hat. Andrzej Stach über den Ex-General und seine Sicht der Dinge. Ich entstamme einer Familie, die überhaupt nichts mit dem Kommunismus zu tun hatte, sondern im Gegenteil eine wohlhabende Familie mit vielen Gütern war, katholisch und konservativ. Mein Vater hat 1920 als Freiwilliger gegen die Bolschewiken gekämpft. Nach der Besetzung von Ostpolen durch die sowjetischen Einheiten 1939 wurden die Jaruzelskis 1941 zur Zwangsarbeit nach Sibirien verschleppt. Der Vater kam ins Arbeitslager und starb 1942 entkräftet. Er selbst schuftete als Waldarbeiter. Und dennoch, als ob nichts geschehen wäre, meldete sich Wojciech Jaruzelski 1943 freiwillig bei einer in der Sowjetunion gegründeten polnischen Division in der sogenannten Volksarmee und machte die Offiziersschule. Nach der Militärausbildung kämpfte er neben den sowjetischen Einheiten an der ersten Frontlinie, wurde mehrmals verwundet und ausgezeichnet. Spätestens da hatte Jaruzelski mit der kapitalistisch geprägten Geschichte seiner Vorfahren endgültig gebrochen. Mutter und Schwester waren in Sibirien, der Vater dort umgekommen, unser Landgut war weg, wurde später verstaatlicht und das Land an die Knechte und Kleinbauern verteilt. Da fragen sich natürlich viele, warum so einer aus diesem Milieu sich auf einmal auf der anderen Seite befand, räumt Wojciech Jaruzelski ein. Er sei mit den damaligen sozialen Klassenunterschieden und der Armut auf dem Land nicht einverstanden gewesen, erklärt er zur Begründung. Über die schlimme stalinistische Verfolgung von Vertretern seiner Klasse, von Morden an Intellektuellen, Priestern, Staatsbeamten und Grundbesitzern, sagt er kein Wort. Auch die permanente Leugnung der Verbrechen in Katyn, wo auf Stalins Befehl tausende polnische Offiziere und Intellektuelle ermordet wurden, nahm Jaruzelski kommentarlos zur Kenntnis. Kein Wunder also, dass er eine große kommunistische Karriere machen durfte. Schon 1956 wurde er zum General ernannt und 1968 zum Verteidigungsminister. Unter seinem Kommando haben polnische Einheiten an der Zerschlagung des Prager Frühlings teilgenommen. Nach der Entstehung der Solidarność-Bewegung 1980, die das kommunistische System in Polen in Frage stellte, wurde er 1981 Ministerpräsident und Generalsekretär der Partei. Auf seinen Befehl wurden im Dezember 1981 in Polen das Kriegsrecht verhängt und die Solidarność-Bewegung in den Untergrund gedrängt. Es war die drohende Militärintervention der sogenannten sozialistischen Bruderländer, die ihn dazu gezwungen habe, erklärt General Jaruzelski. Und die Gefahr eines Weltkriegs, verursacht durch die drohende Zerstörung des europäischen Gleichgewichts durch Polen, fügt er hinzu. Ich habe alles, was in meiner Macht stand, unternommen, um die Einführung des Kriegsrechts zu verhindern. Ja, das Kriegsrecht war ein Übel, aber das kleinere Übel. Viele Menschen haben darunter gelitten. Es gab Internierungen, Verhaftungen, Repressalien. Ich bedauere es und es tut mir leid. Dafür bitte ich um Verzeihung, aber nicht dafür, dass ich das Kriegsrecht verhängt habe. Das war zur Erhaltung von Polen notwendig. Mit dieser Behauptung spaltet Wojciech Jaruzelski das heutige Polen. Viele ehemalige Oppositionelle halten sie schlicht für eine Lüge. Sie werfen ihm vor, lediglich Handlanger der sowjetischen Machthaber gewesen zu sein. Andere, darunter auch namhafte Oppositionelle, die selbst unter der Militärdiktatur von General Jaruzelski gelitten haben, wie Adam Michnik oder Tadeusz Mazowiecki etwa, sind indes bereit, ihm zu verzeihen, sie verteidigen ihn sogar. Ihrer Ansicht nach wären ohne Jaruzelski die Gespräche am runden Tisch zwischen der damaligen kommunistischen Regierung und den Vertretern der Solidarność nicht möglich gewesen. Auch habe er als erster Präsident nach der Wende von 1989 Polen den Weg in die Souveränität geebnet, argumentieren sie. Er wollte 1989 nicht Präsident werden, sagt dazu Wojciech Jaruzelski selbst. Es hat lange gedauert, bis ihn der damalige US-Präsident Bush überredet habe. Weil er meinte, dass ich in dieser schwierigen Zeit einen flexiblen Übergang gewährleisten kann, dass ich die Garantie dafür bin. Dieselbe Unterstützung hatte ich von Gorbatschow. Nach nur einem Jahr trat Wojciech Jaruzelski als Präsident zurück. So ganz freiwillig war es nicht, wie er heute behauptet. Vielmehr sah sich mit einer immer spürbarer werdenden Ablehnung seitens vieler ehemaliger Oppositioneller und eines großen Teils der polnischen Bevölkerung konfrontiert. Viele forderten ganz offen, ihn wegen der Unterdrückung von Menschenrechten und wegen der vielen Todesopfer in der Zeit des Kriegsrechts vor Gericht zu stellen. Nach dem Rücktritt wollte er nichts mehr mit der Politik zu tun haben, sondern all das nachholen, wozu er bis dahin keine Zeit hatte. Ins Theater gehen, ins Kino, Bücher lesen, mehr Zeit mit der Familie verbringen, erzählt er, als wäre er ein unbescholtener und mit der schlimmen Zeit nichts zu tun habender alter Mann. Er hätte jetzt als Rentner was Besseres zu tun, als ständig vor Gericht zu erscheinen, sagt er mit einem plötzlichen Anflug von Verbitterung. Es ist insofern unangenehm, als wir damals am runden Tisch die Abmachung trafen, dass niemand die Vergangenheit zur Anklage instrumentalisieren würde. Leider begann es von Anfang an mit etwas anderem. Es kamen Untersuchungen, Staatsanwälte, Gerichte. Und das dauert bis heute an. Den Griechen wird gerne nachgesagt, alles vom Staat zu erwarten und nichts selbst zu tun. Doch wenn das je so war, und das war es wohl, so ist diese Haltung gerade dabei, sich zu ändern. Bestes Beispiel dafür ist Athen. Die griechische Hauptstadt, von Unruhen erneut erschüttert, ist der Seismograph schlechthin für allerlei gesellschaftliche Entwicklungen im Land. Hier wohnt über ein Drittel aller Griechen, hier kondensieren sich auch die Probleme des Landes. In Athen werden aber auch oft neue Wege eingeschlagen, so auch jetzt. Alkyone Karamanolis über den neuen Bürgersinn in Athen und seine aktiven Teilnehmer. Die Gegend rund um den Viktoriaplatz war einmal das Schwabing Athens. Heute ist hier eines der Problemviertel der griechischen Hauptstadt. Dabei hat die Gegend durchaus etwas zu bieten, sagt Christos Rubanis, der hier wohnt, und zeigt auf ein zweistöckiges Haus. Das sei eines der vielen erhaltenswerten historischen Gebäude, erklärt der pensionierte Lehrer. Ein ehemaliges Wohnhaus im neobarocken Stil, das vor einigen Jahren allerdings ausgebrannt ist und seither leer steht. Es war eine Idee der Anwohner selbst, den Baubestand ihres Viertels zu katalogisieren. Mehrere Monate lang sind sie in ihrer Freizeit die Straßen abgelaufen und haben jedes einzelne Gebäude aufgenommen. Eine Art Flucht nach vorn. Unser Viertel bietet kaum Lebensqualität. Es gibt keine Grünflächen, es gibt keine Orte für kulturelle Veranstaltungen. Stattdessen haben wir viel Kriminalität, auch organisierte Kriminalität und rassistische Übergriffe. Viele Leute ziehen fort. Wir wollten deshalb einmal die schönen Seiten des Viertels zeigen, damit die Anwohner sich wieder mit ihrer Gegend identifizieren und außerdem damit das Viertel mit seinen Problemen und seinem Potenzial auch mal in den Blickwinkel der Politiker gerät. Να ευαισθητοποιήσουμε τους φορείς και να ασχοληθούν με τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε. Nun dürfen nicht auch diese Gebäude gesichtslosen Hochhäusern weichen, fährt Christos Urbanis fort. Stattdessen könnten in leerstehenden Häusern Begegnungszentren eingerichtet werden. Die einsturzgefährdeten Gebäude dagegen könnte man abreißen, um kleine Parks zu schaffen, die das Viertel so nötig hat. Die συμμετοχή λοιπόν αυτών των ανθρώπων σε αντιμετώπιση κοινών προβλημάτων ενισχύει το συνέστημα της αλληλεγγύης, δίνει μια προοπτική. Durch unsere Initiative ist auch eine Solidarität unter uns Anwohnern entstanden und die Hoffnung, dass es eine Lösung für unsere Probleme gibt. Lange Zeit haben sich Bürgerinitiativen in Klagen erschöpft. Vielleicht hatten sie deshalb nicht so viel Zulauf. Denn die Gesellschaft heute braucht etwas anderes. Sie braucht Kreativität und einen positiven Ansatz. Das Projekt wird mittlerweile von der Architekturfakultät des Athener Polytechnikums gestützt. Die Ergebnisse der Studie sind derzeit in einer Ausstellung zu sehen. Und Anwohner anderer Stadtviertel bitten die Gruppe vom Viktoriaplatz schon um ihr Know-how, sie wollen ihrem Beispiel folgen. In immer mehr Stadtvierteln nehmen die Bürger die Dinge inzwischen selbst in die Hand und überwinden so das Gefühl, Opfer einer stagnierenden Stadtpolitik zu sein. Treffpunkt: ein ausgetrocknetes Flussbett, genauer das Flussbett des antiken Flusses Ilissos. Eine Gruppe von Anwohnern ist an diesem Samstagmorgen zusammengekommen zur hiesigen Version des Ramadama. Es ist die dritte Aktion, die die Nachbarn gemeinsam unternehmen. Wir haben alles gefunden, was man sich vorstellen kann. Fahrräder, Koffer, Eisenteile, was man halt findet an einem Ort, an dem seit Jahren nicht mehr aufgeräumt worden ist. 150 große Müllsäcke haben die Anwohner beim letzten Mal gefüllt und damit getan, was eigentlich die Gemeinde tun müsste. Ein müßiger Gedanke, sagt der Vorsitzende der Bürgerinitiative, Josefe Fremedis. Klar, wenn sich die Gemeinde kümmern würde, das wäre optimal. Aber wer weiß, wer hier zuständig ist? Das haben wir in Griechenland ja oft, dass viele Behörden zuständig sind und sich gegenseitig die Schuld in die Schuhe schieben, anstatt etwas zu tun. Wir wollen deshalb einfach deutlich machen, dass uns Bürgern daran gelegen ist, dass dieser Ort gepflegt ist. Aufbruchstimmung also bei den Athenern und in der Stadt, die jahrelang in einem politischen Tiefschlaf lag, den ihr eine korrupte Stadtregierung auferlegt hatte. Randale wie vergangenen Mittwoch während des Generalstreiks können diesem neuen Elan keinen Abbruch tun. Die Griechen sind Ausschreitungen am Rand von Demonstrationen gewöhnt, ein übliches Phänomen, ausgelöst durch kleine Gruppen von Autonomen, auch wenn Fernsehbilder durch den Fokus, den sie setzen, den Eindruck transportieren, die Lage in der Stadt sei außer Kontrolle geraten. Am 2. Januar nun tritt der neue, jüngst gewählte Bürgermeister Yorgos Kaminis sein Amt an. Die Athener setzen große Hoffnungen in ihn und er hat schon klar gemacht, die Bürger werden selbst mit anpacken müssen, Rechte ohne Pflichten gebe es nicht, sagt der ehemalige Ombudsmann gerne. Eine wachsende Zahl von Bürgern hat er bereits auf seiner Seite. Soweit diese Reportage aus Athen von Alkione Karamanolis, so viel im Europa-Report heute.